Упражнение 4, страница 120. Wohnt Kurt in Leipzig? Ist er Elektriker? Arbeitet Kurt in einem Werk? Ist sein Bruder Stefan Verkäufer? Lernt er Russisch? Besucht Stefan einen Abendkurs? Arbeitet Manfred als Dolmetscher? Wohnt er in Berlin? Schreibt Manfred Briefe?